Erster aber du, Titus, sollst sagen, was zur gesunden Lehre passt. Zweiter ältere Männer sollen ruhig und ehrlich sein. Sie sollen im Glauben, in der Liebe und in der Geduld stark sein. Dritter auch ältere Frauen sollen gut leben. Sie sollen nicht schlecht über andere reden. Sie sollen nicht zu viel Wein trinken. Sie sollen andere lehren, Gutes zu tun. Vierter, sie sollen junge Frauen lehren, ihre Männer und Kinder zu lieben. Fünfter, junge Frauen sollen lernen, ruhig, sauber und fleißig zu sein. Sie sollen ihren Männern gehorchen. Dann wird niemand schlecht über Gottes Wort reden. Sechster, ermahne auch die jungen Männer, vernünftig zu sein. Siebter, sei selbst ein gutes Beispiel in allem, was du tust. Lehre ehrlich und mit Würde. Achter, deine Worte sollen gesund und richtig sein. Dann kann niemand dich beschuldigen. Unsere Gegner werden sich schämen, weil sie nichts Schlechtes über uns sagen können. Neunte, Sklaven sollen ihren Herren gehorchen und ihnen gefallen. Sie sollen nicht widersprechen. Zehnter, sie sollen nichts stehlen. Sie sollen immer ehrlich und treu sein. Dann werden sie zeigen, dass die Lehre von Gott gut ist. Elfter, denn Gottes Gnade ist für alle Menschen gekommen. Sie bringt Rettung. Zwölften, Gottes Gnade hilft uns, anders zu leben. Wir sollen Gott nicht ablehnen. Wir sollen keine schlechten Dinge tun, die die Welt mag. Wir sollen vernünftig, ehrlich und fromm leben. Dreizehnter, wir warten auf die große Hoffnung. Wir warten darauf, dass Jesus Christus, unser großer Gott und Retter, in Herrlichkeit kommt. Vierzehnter, Jesus hat sich für uns gegeben. Er wollte uns von aller Sünde befreien. Er wollte uns zu seinem besonderen Volk machen. Wir sollen eifrig sein, Gutes zu tun. Fünfzehnter, rede diese Dinge. Ermahne die Leute und weise sie zurecht. Sei dabei mutig. Niemand soll dich geringschätzen.